Laut der südkoreanischen Zeitung MinPlus hielt die Süddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes am 8. September in Seoul eine Pressekonferenz ab, wo der gemeinsame Beschluss der Direktionen von Norden, Süden und Ausland zur Bemühung um Abzug der US-Truppen aus Südkorea und um Linderung der Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel veröffentlicht wurde.